NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Heute und an vier weiteren Tagen liest Friedhelm Tock die Novelle Pole Poppenspäler von Theodor Storm. Theodor Storm ist einer der großen Erzähler des 19. Jahrhunderts. Er gehört in die Reihe der Künstlerpersönlichkeiten von der schleswig-holsteinischen Westküste, wie auch der Dichter Friedrich Heppel und der Historiker Theodor Mommsen, mit dem Storm befreundet war. Er wurde am 14. September 1817 in Husum geboren und starb am 4. Juli 1888 in Hardemarschen. Doch sein Grab ist in der Familiengruft in Husum, wo sein Geburtshaus heute das Storm-Museum ist. Im bürgerlichen Beruf Jurist hatte er aus zwei Ehen 8 Kinder. Nur 9 Jahre seines Lebens, er wurde 70 Jahre alt, verbrachte Storm als preußischer Beamter außerhalb des norddeutschen Raums, in Potsdam und im thüringischen Heiligenstadt, weil ihm wegen seines Widerstands gegen die dänische Herrschaft in Schleswig-Holstein die Advokatur entzogen worden war. Erst nach deren Ende im März 1864 kehrte Storm als Landvogt nach Husum zurück. Seine tiefe Verwurzelung in der Heimat ist an seinem Werk abzulesen, jedoch ist er weit entfernt davon, ein Heimatdichter zu sein. Seine berühmteste Erzählung, auch weil sie bis heute Schulstoff ist, ist sein Spätwerk »Der Schimmelreiter«, Ergebnis seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der zugrunde liegenden Sage, dass er noch kurz vor seinem Tod vollenden konnte. Doch birgt sein Œuvre viel mehr, zum Beispiel die Novelle »Pole Poppenspäler«, die 1874 veröffentlicht wurde und als Jugendbuch gedacht war. Sie folgt dem von Storm oft und gern verwendeten Schema der Rahmenhandlung und sie ist Liebes- und Künstlergeschichte in einem. Die Geschichte einer großen, lebenslangen Liebe, aber auch die des Aussterbens einer Kunstform, der fahrenden Puppenspielerei, die in einer Zeit gesellschaftlicher Umwälzungen keine Würdigung mehr findet. Das Werk ist mehrfach verfilmt worden. Zum ersten Mal 1935, zum letzten Mal 1988 für die ARD. Der nationalsozialistische Regisseur Veit Harlan unternahm noch 1945 den Versuch, das Werk im Sinne der Nazi-Ideologie zurechtzubiegen, scheiterte aber an seiner warmherzigen Grundaussage. Es ist ein Plädoyer für die Offenheit gegenüber dem Fremden, für Gastfreundschaft und zwischenmenschliche Hilfe. Hören Sie nun Friedhelm Tock mit dem Anfang der Novelle. Ich hatte in meiner Jugend einige Fertigkeit im Drechseln und beschäftigte mich sogar wohl etwas mehr damit, als meinen gelehrten Studien zuträglich war. Wenigstens geschah es, dass mich eines Tages der Subrektor bei Rückgabe eines nicht eben fehlerlosen Exerzitiums seltsamerweise fragte, ob ich vielleicht wieder eine Nähschraube zu meiner Schwester Geburtstag gedrechselt hätte. Solche kleine Nachteile wurden indessen mehr als aufgewogen durch die Bekanntschaft mit einem trefflichen Manne, die mir infolge jener Beschäftigung zuteil wurde. Dieser Mann war der Kunstdrechsler und Mechanikus Paul Paulsen, auch deputierter Bürger unserer Stadt. Auf die Bitte meines Vaters, der für alles, was er mich unternehmen sah, eine gewisse Gründlichkeit forderte, verstand er sich dazu, mir die für meine kleinen Arbeiten erforderlichen Handgriffe beizubringen. Paulsen besaß mannigfache Kenntnisse und war dabei nicht nur von anerkannter Tüchtigkeit in seinem eigenen Handwerk, sondern er hatte auch eine Einsicht in die künftige Entwicklung der Gewerke überhaupt, so dass bei manchem, was jetzt als neue Wahrheit verkündigt wird, mir plötzlich einfällt, das hat ein alter Paulsen ja schon vor 40 Jahren gesagt. Es gelang mir bald, seine Zuneigung zu erwerben, und er sah es gern, wenn ich noch außer den festgesetzten Stunden am Feierabend einmal zu ihm kam. Dann saßen wir entweder in der Werkstätte oder sommers, denn unser Verkehr hat jahrelang gedauert, auf der Bank unter der großen Linde seines Gärtchens. In den Gesprächen, die wir dabei führten, oder vielmehr, welche mein älterer Freund dabei mit mir führte, lernte ich Dinge kennen und auf Dinge meine Gedanken richten, von denen, so wichtig sie im Leben sind, ich später selbst in meinen Primaner-Schulbüchern keine Spur gefunden habe. Paulsen war seiner Abkunft nach ein Friese und der Charakter dieses Volksstammes aufs Schönste in seinem Antlitz ausgeprägt. Unter dem schlichten blonden Haar die denkende Stirn und die blauen sinnenden Augen.